beinahe fein. Doch er war grob und er war schlecht und sehr gemein. Jetzt ist er lieb, ganz schüchtern gar. Ich wundere mich, dass ich das vorher nicht so sah. Sah mich an, was ist das nun? Und Angst hat sie vor meiner Tatze keine Spur. Es kann nicht sein, wie sonderbar. Sie sah mich an, wie's vorher sicher nicht so war. Bell, ich möchte dir etwas zeigen, aber zunächst musst du die Augen zumachen. Es ist eine Überraschung. Darf ich sie aufmachen? Also gut. Jetzt! Ich kann es nicht glauben! Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Bücher gesehen. Es gefällt dir? Es ist wunderbar. Dann gehört es dir. Nun blick ich ganz erstaunt drein. Hätte gedacht, dass dies geschah. Wie kann es so charmant sein? Da ist etwas in ihm, das ich vorher nicht so sah. Oh, das ist eines meiner Lieblingsbücher, König Artus. Hast du es je gelesen? Nein. Dann weißt du gar nicht, was du versäumt hast. Ich würde schrecklich gern noch einmal lesen. Aber nein, du kannst es zuerst lesen. Ist schon gut. Nein, wirklich, liest du es. Nein, du. Nein, du. Nein, du! Ich kann nicht. Du hast nie lesen gelernt? Nur ein wenig und das ist schon lange her. Na schön, zufällig ist das gerade das ideale Buch zum Vorlesen. Komm her, setz dich zu mir. Wer hätte gedacht, oh Gott sei Dank, ich finde es fein, nach all dem Zank. Wer hätte gedacht, dass sie sich finden ganz allein. Es ist ein Wunder, warte ab, vielleicht sogar, zeigt sie schon bald ihr was, was vorher nicht so war. Vielleicht ist etwas da, was vorher nicht so war. Was? Vielleicht entsteht nun was, was vorher nicht so war. Was ist das denn, Mama? Psst, das sag ich dir, wenn du älter bist. Nun komm, wir wollen die beiden allein lassen. Mama? Ja, Tassilo? Werde ich jemals wieder ein Junge sein? Das hoffe ich. Und wann weiß ich das genau? Bald. Wenn alles sein wird, wie es sein soll, sehr bald. Nun komm schon, mein Sohn. Nicht wissend, dass dies in Wahrheit das legendäre Schwert Excalibur war, versuchte Artus, es aus dem Stein zu ziehen. Er versuchte es einmal, doch er schaffte es nicht. Er versuchte es ein zweites Mal, doch noch immer konnte es nicht herausziehen. Dann, zum dritten Male, zog Artus an dem Schwert. Das muss bedeuten, dass er der König ist. Jetzt warte doch. Oh, ich hätte nie gedacht, dass Bücher das können. Was können? Mich hinwegtragen von diesem Ort und mich vergessen lassen für eine kurze Weile. Vergessen? Wäre ich... was ich bin. Weißt du, wir haben etwas gemeinsam. Was? In unserem Dorf, da halten mich die Leute für seltsam. Dich? Daher weiß auch ich, wie es ist, anders zu sein. Und ich weiß, wie einsam man dann ist. Dann, beim dritten Male, zog Artus das Schwert heraus. Und da brach das Volk in lauten Jubel aus. Artus ist der König. Sag ich doch. Sind Sie noch da drin? Ja, und bis jetzt hat er sich benommen wie ein wahrer Edelmann. Weißt du was, Mama? Ich habe so ein komisches Gefühl hier drin. Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mich irgendwie ganz kribbelig. Das ist Hoffnung, mein Sohn. Ich habe das auch gefühlt.